Schüssi, Yogi. Hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Die Comedy zur Fußball-EM auf Radio Mittelweser. Je suis Yogi. Liberté, Egalité, Europameister. Der Weltmeister, so zu Gast bei Freunden. So, hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Gestern gegen Polen unentschieden. Oh, was war denn da los? Oh, aber Trainer, Deutschland hat doch schon so oft gegen Polen gewonnen. Ja, Lukas, allerdings waren wir früher auch mehr als 11 und haben nicht nur mit Bällen geschossen, ja. Da sind wir nicht stolz drauf, ja. Das war damals, waren das sehr, sehr dumme Leute. Ja, das stimmt, Trainer. Also so ein peinlicher und intelligenzabstinenter Nazi, den würde ich nicht als Nachbar haben wollen. Da hast du absolut recht, Jerome. Jogi. Ja? Habt ihr das mitbekommen? Russland hat den französischen Botschafter einbestellt, weil russische Hooligans verhaftet worden sind. Oh, mich hat's damals ehrlich gesagt gewundert, oh soi. Vor 2 Jahren nach dem 7:1 gegen Brasilien, oh soi, die Brasilianer nicht den deutschen Botschafter einbestellt haben. Ich finde das nicht witzig. Jetzt fängt der irre Diktator aus Russland schon so an wie der irre Diktator aus der Türkei. Naja, Kali, aber jetzt heißt es ja erstmal aufs Spiel am Dienstag konzentrieren und da spielet mir ja gegen Nordirland. Das hat ja so nichts mit Russland oder der Türkei zu tun. Oh, aber für das Nordirland-Spiel läuft die Vorbereitung 1A. Wir haben extra schon ein paar Dosen Guinness aufs Hotel geschmuggelt. Bescheuert, ey. Lukas, sag mal, glaubst du, man kann durch Guinness trinken einen Titel gewinnen? Oh, na klar, Trainer. Und zwar Guinness-Weltrekordhalter. Je suis Jürgi.